Erster die Königin von Saba hörte von Salomo. Er baute einen Tempel für Gott. Sie wollte ihn mit schweren Fragen prüfen. Zweiter sie kam mit vielen Dienern nach Jerusalem. Kamele trugen Gewürze, viel Gold und Edelsteine. Sie sprach mit Salomo über alles. Dritter Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Er wusste alles. Nichts war zu schwer für ihn. Vierter die Königin sah die Weisheit von Salomo. Sie sah auch den Palast. Er hatte ihn gebaut. Fünfter sie sah das Essen auf seinem Tisch. Sie sah die Wohnungen seiner Diener. Sie sah ihre Kleidung und die Opfer im Tempel. Sie war sehr erstaunt. Sechster sie sagte zum König, alles war wahr. Ich hörte in meinem Land von deiner Weisheit. Siebter ich glaubte es zuerst nicht. Aber jetzt sehe ich es mit meinen Augen. Du bist viel weiser und reicher, als man sagt. Achter deine Frauen und Diener haben Glück. Sie sind immer bei dir. Sie hören jeden Tag deine Weisheit. Neunter Lob für deinen Gott. Er mag dich sehr. Er setzte dich auf den Thron von Israel. Er liebt Israel für immer. Du sollst gut und gerecht regieren. Zehnter sie gab dem König viel Gold. Sie gab ihm auch viele Gewürze und Edelsteine. So viele Gewürze gab es nie wieder. Elfter die Schiffe von Hiram brachten auch Gold. Sie brachten viel Holz und Edelsteine aus Ophir. Zwölfter der König baute aus dem Holz Treppen für den Tempel. Er baute auch Harfen für die Sänger. So schönes Holz sah man nie wieder. Dreizehnter Salomo gab der Königin alles. Sie wollte viele Dinge haben. Er schenkte ihr auch eigene Geschenke. Dann ging sie mit ihren Dienern nach Hause. Vierzehnter Salomo bekam jedes Jahr sehr viel Gold. Es waren 666 Talente Gold. Fünfzehnter dazu kam Gold von Händlern. Auch andere Könige und Beamte gaben ihm Gold. Sechzehnter Salomo baute 200 große Schilde aus Gold. Für jeden Schild brauchte er viel Gold. Siebzehnter er baute auch 300 kleine Schilde aus Gold. Er legte sie in das Libanon-Waldhaus. Achtzehnter der König baute einen großen Thron aus Elfenbein. Er machte reines Gold über den Thron. Neunzehnter der Thron hatte 6 Stufen. Oben war er rund. Es gab Armlehnen an dem Sitz. Neben den Lehnen standen 2 Löwen. 20. auf den Stufen standen 12 Löwen. So einen Thron gab es in keinem anderen Land. 21. alle Becher von Salomo waren aus Gold. Alle Sachen im Waldhaus waren aus Gold. Silber war damals nicht wichtig. 22. der König hatte große Schiffe auf dem Meer. Alle 3 Jahre kamen sie zurück. Sie brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. 23. Salomo war reicher als alle anderen Könige. Er war auch weiser als alle anderen. 24. alle Menschen wollten Salomo sehen. Sie wollten seine Weisheit hören. Gott gab ihm diese Weisheit. 25. jeder Gast brachte ein Geschenk mit. Sie brachten Gold, Silber, Kleidung und Waffen. Auch Pferde und Maultiere brachten sie jedes Jahr. 26. Salomo kaufte viele Wagen und Pferde. Er hatte 1400 Wagen und 12.000 Reiter. Er stellte sie in Städten und in Jerusalem auf. 27. in Jerusalem gab es so viel Silber wie Steine. Es gab auch sehr viel Holz von Zedern. 28. Salomo kaufte seine Pferde in Ägypten. Seine Händler kauften sie dort für Geld. 29. ein Wagen aus Ägypten kostete 600 Silberstücke. Ein Pferd kostete 150 Silberstücke. Die Händler verkauften sie auch an andere Könige.